Eine Leichenfantasie von Friedrich von Schiller. Mit erstorbenem Scheinen steht der Mond auf totenstillen Hainen, seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft. Nebelwolken schauern, Sterne trauern bleich herab, wie Lampen in der Gruft. Gleich Gespenstern, stumm und hohl und hager, zieht in schwarzem Totenpompe dort ein Gewimmel nach dem Leichenlager unterm Schauerflor der Grabnacht fort. Zitternd an der Krücke, wer mit düsterm, rückgesunkenem Blicke ausgegossen in ein heulend Ach, schwer geneckt vom eisernen Geschicke, schwankt dem stumm getragnen Sarge nach? Floß es Vater von des Jünglings Lippe? Nasse Schauer, schauern fürchterlich durch sein Gram geschmolzenes Gerippe, seine Silberhaare bäumen sich. Aufgerissen seine Feuerwunde durch die Seele Höllenschmerz. Vater, floß es von des Jünglings Munde, Sohn, gelispelt hat das Vaterherz. Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, und dein Traum so golden einst, so süß, süß und golden, Vater, dir zum Fluche. Eiskalt, eiskalt liegt er hier im Tuche, deine Wonne und dein Paradies. Mild wie umweht von Elysiums Lüften, wie aus Auroras Umarmung geschlüpft, himmlisch umgürtet mit rosigten Düften, Florenz Sohn über das Blumenfeld hüpft, flog er einher auf den lachenden Wiesen, nachgespiegelt von silberner Flut, Wollustflammen entsprühtenden Küssen jagten die Mädchen in liebende Glut. Mutig sprang er im Gewühle der Menschen, wie auf Gebirgen ein jugendlich Reh. Himmelum flog er in schweifenden Wünschen hoch wie die Adler in wolkigter Höh. Stolz, wie die Rosse sich sträuben und schäumen, warfen im Sturme die Mähnen umher. Königlich wieder den Zügel sich bäumen, trat er vor Sklaven und Fürsten daher. Heiter wie Frühlingstag schwand ihm das Leben, floh ihm vorüber in Hesperus' Glanz. Klagen ertränkt er im Golde der Reben, Schmerzen verhüpft er im wirbenden Tanz. Welten schliefen im herrlichen Jungen. Ha, wenn er einsten zum Manne gereift, freue dich, Vater, im herrlichen Jungen, wenn einst die schlafenden Keime gereift. Nein doch, Vater, horch, die Kirchhoftüre brauset und die Ehrenangel klirren auf, wie's hinein ins Grabgewölbe grauset. Nein doch, lass den Tränen ihren Lauf. Geh, du Holder, geh im Pfad der Sonne, freudig weiter der Vollendung zu, lösche nun den edeln Durst nach Wonne, Gram entbundner in Walhallas Ruh. Wiedersehen, himmlischer Gedanke, wiedersehen dort an Edens Tor. Horch, der Sarg versinkt mit dumpfigem Geschwanke, wimmernd schnurrt das Totenseil empor. Da wir trunken umeinander rollten, Lippen schwiegen und das Auge sprach, haltet, haltet! Da wir boshaft grollten, aber Tränen stürzten wärmer nach. Mit erstorbnem Scheinen steht der Mond auf totenstillen Hainen, seufzend streicht der Nachtgeist durch die Luft. Nebelwolken schauern, Sterne trauern bleich herab wie Lampen in der Gruft. Dumpfig schollert's überm Sarg zum Hügel. O, um Erdballs Schätze nur noch einen Blick. Starr und ewig schließt des Grabes Riegel. Dumpfer, dumpfer schollert's überm Sarg zum Hügel. Nimmer gibt das Grab zurück.